Beine hält, lässt sie viel mehr frei, dann dem neuen langen Kleid. Doch da sie Beine hat, haarlos und kerzengrad, tut es ihr so leid, und das alte kurze Kleid, das kann man doch verstehen, beim Gehen, beim Drehen, kann man es nicht mehr sehen, und niemand weiß Bescheid. Ja, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte, hätte sie viel mehr frei an dem neuen langen Kleid. Hätte sie viel mehr frei an dem neuen langen Kleid. Doch da sie Beine hat, tadellos und kerzengrad, tut es ihr so leid. Und das alte kurze Kleid, das kann man doch verstehen. Beim Gehen, beim Drehen, kann man jetzt nicht mehr sehen. Und niemand weiß Bescheid. Ja, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte, hätte sie viel mehr frei an dem neuen langen Kleid. Thank you.